Versager Gnade. Der fasst sich an der Nase, sagt, das Beste in der Vase ist die Kirche im Dorf. Und hab doch nicht so gedehnt, Gesangsversager Gnade steht nur bei Klartext Kreide. Der fasst sich an der Nase, sagt, das Beste in der Vase ist die Kirche im Dorf. Hallo, jeder durch das ehrgeizige Loch in einen Traum von einer unberührten. Hallo, Vase, Vase von innen. Hallo, Vase, Vase von innen. Hallo, Vase, Vase von innen. Hallo, Vase, wir sind das System. Sängen und stören, 7 von 10 Wörtern, ganzer Traum vom Glück.